con due cose. Un'osservazione, cioè ad adiuvandum, diciamo, cioè, mi sembra che questa specificità del Lombardo-Veneto sia riconosciuta a un certo momento chiaramente anche da Vienna, tant'è vero che se in un primo tempo può essere preso come modello, abbastanza presto viene anche negli autori che sono serviti a me per preparare il mio intervento, diventa invece, viene preso come eccezione, cioè piuttosto il modello è il Tirolo, cioè è un sistema curiale, il sistema curiale tirolese, piuttosto che non il sistema della Costituzione del Lombardo-Veneto. Questo ad adiuvandum. Invece mi chiedevo, vorrei chiedere in particolare, d'accordo sulle osservazioni a proposito di Artig e la sua critica a questa amministrazione che è rimasta in qualche modo in mezzo al guado fra un sistema d'antico regime e un sistema invece, cioè, non ha completato la sua modernizzazione, diciamo. Ma forse è il caso di esplicitare meglio, cioè chiederei quali sono le proposte di Artig alla fine in questo senso. Ti prego. Einige vage Bemerkungen zum Referat von Professor Brauneder machen. Ich glaube, dass die Aufhebung des geteilten Eigentums 1848-49 eine ganz entscheidende Veränderung in der ökonomischen Bedeutung des Eigentums gebracht hat. Denn erst nach dieser Zeit wurde ja das Grundeigentum frei verfügbar und soweit ich weiß, ist ja auch der Wert des Grundbesitzes stark gestiegen. Ein anderer Indikator erscheint mir darin, obwohl das eine relativ unsichere Sache ist, weil die österreichischen Kriminalstatistiken äußerst schwierig zu beurteilen sind, aber der Anstieg der Diebstahlsdelikte bzw. Verbrechen nach 1848 scheint mir nicht nur anzudeuten, dass es sich darum gehandelt hat, dass jetzt mehr gestohlen wurde, sondern auch darum, dass jetzt die Eigentumsdelikte mehr bestraft wurden. Eine zweite Bemerkung wollte ich machen zu dem, was Sie gesagt haben, also dass Kapital für den Unternehmer nicht notwendig gewesen ist. Ich glaube, das entspricht dem Selbstverständnis der Unternehmer, die sich selbst natürlich als Spekulationsgenie sahen. Gerade im Vormärz war ja der Unternehmer etwas sehr Bedeutendes, also sozusagen die geniale Karriere war die eines Unternehmers. Wenn auch die Investitionsnotwendigkeiten relativ gering gewesen sind, glaube ich, im Vormärz, zumindest für manche Sparten, und die Arbeiter auch nicht sehr hoch, also schlecht bezahlt wurden, so war doch ein bestimmtes Kapital einfach notwendig und deshalb auch die Bedeutung der Kredite. Dann wollte ich noch kurz etwas sagen zum Referat von Herrn Merici. Sie haben von der Resistenza passiva des Adels in den Kongregationen gesprochen. Es hat aber auch eine Offensiva attiva des Adels gegeben, und zwar in den Kommunen. Der Adel hat also die Kommunen, die Gemeinden, vollkommen beherrscht und seine politische Tätigkeit dort entwickeln können, die er in den Kongregationen ja nicht mehr entwickeln konnte. Herr Kapitel. Dann auf etwas anderes möchte ich noch aufmerksam machen. Mir scheint, dass die lombardische Verwaltung, so wie sie also durch Napoleon eingesetzt wurde, in einem höheren Maße mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet hat, als das in Österreich der Fall gewesen ist. Und zwar ein Beispiel möchte ich nur bringen, das ist die Direzione delle Pubbliche Costruzioni, wo sowohl die Straßenerhaltung als auch der Straßenbau, also die Straßenerhaltung war verpachtet und der Straßenbau war völlig in den Händen der Privatwirtschaft. Das scheint unter der österreichischen Regierung zurückgegangen zu sein, weil es hat Beschwerden von lombardischen Zivilingenieuren gegeben, dass sie jetzt arbeitslos sind, weil sie von der Regierung so wenig gebraucht werden. Das ist also nur ein Hinweis, den ich noch bringen wollte. Ich habe zwei Bemerkungen zum Referat von Herrn Matis. Zuerst eine Frage. Sie brachten die interessante Statistik über die nationale Zusammensetzung der Beamtenschaft, ohne uns allerdings, vielleicht durch die Kürzungen bedingt, mitzuteilen, ob Sie hier die gesamte Beamtenschaft meinen oder nur die Zentralbeamtenschaft oder wie weit der Provinzialbeamtenschaft mit einbezogen ist. Und die andere Frage, die sich dabei ergibt, ist, dass wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass eine bestimmte Zahl von Tschechen unter diesen Beamten vertreten war, wie weit waren diese Tschechen tatsächlich noch Tschechen oder nicht nur tschechischer Herkunft? Und wir haben ja das Phänomen, dass die nationalen Konvertiten im Allgemeinen viel nationalistischer in ihrer neuen Mentalität sind, als es in der vorhergehenden war. Hier, glaube ich, müssten wir diese interessante Statistik, die Sie gebracht haben, doch in irgendeiner Form modifizieren. Und ich hätte das gerne gehört, wobei ich ja fast annehme, dass Sie es im längeren Referat drinnen gehabt haben. Ein anderer Punkt, auf den ich noch hinweisen will. Sie erwähnten die Versuche vom Körber um die Jahrhundertwende, mit Eisenbahnbauten und Kanalbauten einen wirtschaftlichen Anstoß zu geben. Im Grunde genommen versucht Körber, und Gerschengron hat das ja in seinem Buch über Körber schön herausgearbeitet, eine Art staatliche Kapitalspritze zu geben. Das gelingt ihm zum Teil, aber nur zum Teil. Einer der Widerstände, den er den Körber dabei findet, und das hat Gerschengron eigentlich nicht gesehen, meiner Ansicht nach, ist das Faktum, dass der einzig wirklich industrialisierte Teil Österreichs, Deutschböhmen, in diesem Kanal- und Bahnbausystem nicht mitzuspielen bereit ist. Die deutschböhmische Industrie war Elbe und Hamburg interessiert und war an einer Balkanindustrierung und einer Balkanorientierung und Mittelmeerorientierung eigentlich nicht interessiert und hat von sich aus in diesem Bereich nicht mitgewirkt. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Beamtenschaft und der Böhm-Bauwerk eine fiskalische Opposition gegen dieses körbische Programm durchgeführt hat. Und das finde ich nur ein sehr interessantes Phänomen, weil nämlich meiner Ansicht nach sich hier zeigt, dass die Bürokratie, die im ausgehenden 18. und in der Mitte des 19. Jahrhunderts modern und stimulierend gewirkt hat, um die Jahrhundertwende zu einem ökonomisch retardierenden Moment geworden ist. Die Bürokratie, die noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts der eigentliche Träger der Modernisierung ist, ist um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bereits die Blockade einer wirtschaftlichen Modernisierung. Vom Denken wollen wir gar nicht reden. Ein letztes, nur ein Gedanke, den ich zur Diskussion stellen möchte. Die Grundentlastung nach 1848 war ja einer dieser ersten Kapitalspritzen, die wir gehabt haben. Aber ich finde es ein interessantes Phänomen, dass im Gegensatz zum preußischen Adel, der österreichische Adel das Geld, das er bekommt, nicht als selbstständiger Unternehmer einsetzt, sondern nur zur Spekulation verwendet. Der österreichische Adel wird Spekulant. Der preußische Adel wird Unternehmer. Danke. Ich hatte mir schon vor der Schlussbemerkung von Herrn Professor Fellner vorgenommen, nach der Grundentlastung und den Grundentlastungskapitalien zu fragen. Herr Professor Brauninger hat ja ein paar sehr interessante Bemerkungen dazu bereits gemacht. Und es würde mich in der Tat interessieren, ob es in der laufenden Forschung in Österreich Versuche gibt, dieses etwas genauer aufzuschließen. Wir haben für die entsprechende Fragestellung in Deutschland eine neuere Forschung von Harald Winkel, dem Wirtschaftshistoriker, der die Grundentlastungskapitalien im deutschen Süden, Südwesten genauer untersucht hat. Und er hat herausgestellt, dass für die dortigen Verhältnisse mit wenigen Ausnahmen von einigen standesherrlichen Familien, Fürstenberg, Tontaxis und solchen, von einem Industrieengagement im großen Stil nicht gesprochen werden kann, sondern dass das reinvestiert wurde in den Grundbesitz. Das heißt, es wurde auch neuer Grundbesitz hinzugekauft oder so etwas. Mein vorläufiger Eindruck ist, und da unterscheide ich mich jetzt etwas von dem, was Herr Fellner gesagt hat, dass auch hier wieder zu gelten hat, dass der Adel auch ökonomisch eben keine einheitliche Gruppe ist und bei der Grundentlastung nun Folgendes wirksam werden dürfte. Aber bitte, das möchte ich nicht als fertiges Ergebnis vorführen, sondern als eine Hypothese. Ganz richtig würde ich sagen, ist das, was Sie bemerkt haben für den Mikrofon, ich bin zu nah, ja? Ganz richtig dürfte das sein für den Adel, der vorher keine großen Eigengutsbetriebe hatte. Was bekam dieser Adel, also besonders der alpenländische und der in den Erzherzogtümern? Aha. Das ist natürlich. Was bekam dieser Adel durch die Grundentlastung? Er bekam Obligationen. Er war plötzlich im Besitz von Papieren und nicht mehr von Grundbesitz oder jedenfalls sehr häufig nicht mehr von Grundbesitz oder der Grundbesitz konnte ihn nicht eigentlich ernähren. Ja, dieser Adel hatte praktisch keine Erfahrung, was er mit diesem Kapital, wenn er es zu Kapital machen konnte, auch das ist noch ein Problem, was mit den Obligationen so geschehen hatte. Da kommt es natürlich zu einer großen Verunsicherung. Diese Klasse löst sich zum Teil auf, das muss man ganz klar sehen. Damit sie geht auf in eine kapitalistische Schicht, die also nicht mehr spezifisch feudal gebunden ist oder auch postfeudal. Aber für den Adel in Böhmen mit dem starken Industrieengagement bereits im Vormärz würde ich ganz anders vermuten, ganz sicher. Das hat die tschechische Forschung bereits ergeben, Jaroslav Pursch etwa, wird kräftig investiert in die Landwirtschaft, das mal auf jeden Fall. Also das ist ein großer Boom in den 50er Jahren. Da wird schon, weil die Roboter nun endgültig ausfällt, Lohnarbeit zur Regel und Maschinen werden gekauft im großen Stil. Dann die landwirtschaftliche Industrie. Aber nun, was die weitere Frage ist, gibt es dann nun auch einen großen Durchbruch in der Finanzierung von industriellen Etablissements, also etwa in der Montanindustrie. Das kann ich leider auch nicht genau erkennen, ob das stattfindet. Und schließlich möchte ich jetzt überhaupt die Frage der Industrialisierung mit der Frage der spezifisch österreichischen Struktur der Agrargesellschaft aufwerfen in diesem Zusammenhang. Woher kommen eigentlich die Kapitalien in der Frühindustrialisierung? Woher stammt das Geld für diese Unternehmungen? Wir haben von Herrn Busatti erste Versuche, Sonden in diese Frage hinein. Es wird da auch immer davon gesprochen, dass dieses enorme Kapital der großen Aristokratie eine Rolle gespielt hat. Aber was die Sache so schwierig macht, ist, dass meiner Einsicht nach eben es einfach noch keine Forschung gibt, die aus den Wirtschaftsarchiven heraus der einzelnen Grundherrschaften dieser Frage nachgeht. Und ich bin ganz sicher, dass man fündig werden würde. Ich habe also auch da die Hypothese, dass die Rolle des Adels in den böhmischen Ländern jedenfalls an der frühindustriellen Phase Österreichs außerordentlich, sagen wir mal, doch sehr wichtig wäre und dass es für die Beurteilung dieses ganzen Prozesses der Anfangsphase des Take-Off in Österreich eben doch noch ein Desiderat ist, da eine Schneise hineinzuschlagen. Bitte, es ist eine Vermutung, dass man da was finden könnte, mehr nicht. Grazie. Prego. Mi chiamo. Io volevo riferirmi alla relazione del professor Matis, quindi aspetto se si smette la cuffia. Anche facendo riferimento all'intervento del professor Fellner prima sull'evoluzione della mentalità della burocrazia austriaca verso la fine del XIX secolo, io le pongo una domanda che riguarda un po' la periodizzazione. Mi sembra che lei abbia sottolineato molto la continuità, il trend di continuità all'interno dell'evoluzione dell'economia austriaca tra 8 e 900, mi chiedo se non sia, facendo sempre riferimento al caso germanico, no? Se non sia invece utile tenere in considerazione la grande crisi, la grande depressione del 1873-1896, anche per l'Austria in una certa misura come momento di rottura di un certo tipo. E questo me lo chiedo in specifico in riferimento a due problemi. Il primo, chi è portatore di questo progetto di socialismo di Stato o di liberalismo di Stato del quale lei ha parlato fornendo una serie di indicazioni molto interessanti? Se non è più la burocrazia, o se non è tanto la burocrazia come sembra ipotizzare il professor Fellner, chi è il portatore sociale di questo progetto? Per esempio, non so, lei ha parlato dei movimenti cristiani, questo indubbiamente, cioè cattolici, questo indubbiamente può essere un elemento molto importante, ma chi all'interno del mondo cattolico austriaco o dei paesi austriaci è portatore di questo progetto? Secondariamente le chiedo se anche in Austria, in collegamento con la crisi, con la Grande Depressione e con l'insorgere della Soziale Frage, non si sviluppi un dibattito sulla deindustrializzazione o sulla reagrarizzazione, come è stato invece in quegli stessi decenni in Germania, proprio in collegamento con questi due problemi della crisi e della questione sociale. E quindi mi chiedo se anche in Germania, anche in Austria, questi progetti di socialismo di Stato non siano in una certa misura collegati con questa crisi che ha colpito molto duramente tutta l'Europa, e con il desiderio di uscirne con soluzioni di tipo armonicistico, tra virgolette, che magari rivalutino nuovamente l'elemento rurale, agricolo, rispetto all'elemento industriale e finanziario. Grazie. Prego. Prego. Professor Urbanić. Urbanić aus Wien. Nochmals zu Matthies und noch eine Frage und eine Ergänzung zu den Beamten, die Professor Fellner angesprochen hat. Man muss ja nicht nur unterscheiden zwischen den Beamten, die in den Zentralstellen gewirkt haben, in den Ministerien. Man muss bei den Beamten in den Ländern ja auch zwischen den der Beamtenschaft, der autonomen Beamtenschaft und der sogenannten landesfürstlichen, also staatlichen Beamtenschaft unterscheiden. Und hier spielt in der späteren Zeit das nationale Moment und die nationalen Unterschiede eine sehr große Rolle. Es wurde das versucht, etwa für das Königreich Böhmen zu untersuchen, inwieweit in der autonomen Beamtenschaft Beamte tschechischer Herkunft oder Nationalität, das ist also auch eine sehr interessante Frage, ein weit größeres Übergewicht hatten als etwa in der landesfürstlichen Beamtenschaft. Ein methodisches Problem ergibt sich natürlich, wie misst man die nationale Zugehörigkeit der Beamtenschaft, und da würde mich natürlich auch interessieren, auf welche Quelle Sie sich stützen, ob es jene Erhebung ist, die bei Hugelmann abgedruckt ist, oder irgendwelche andere Dinge. Denn die Frage nach der nationalen Zugehörigkeit als solche wurde im alten Österreich ja nicht erhoben. Es wurde die Frage nach der Umgangssprache erhoben, nicht aber nach der nationalen Zugehörigkeit, wenn auch, und das muss man betonen, diese Frage nach der Umgangssprache je länger, je heftiger umfunktioniert wurde in eine Frage nach dem nationalen Bekenntnis. In der Praxis hat es sich häufig als solche manifestiert, aber doch nicht ausschließlich und nicht überall. Man könnte über diese Dinge hinweggehen, wenn nicht, und das hängt ja sehr mit dem zentralen Thema unserer Tagung zusammen, die Rolle der Bürokratie im Staat und für den Staat eine sehr wesentliche gewesen wäre. Man hat ja gesagt, dass die Bürokratie eine jener Säulen des Staates gewesen ist. Ob das nun bis zum Ende der Monarchie stimmt, ist eine offene Frage, wäre noch zu untersuchen. Wichtig aber erscheint mir, dass ja die, und das ist hier des Öfteren ja schon herausgekommen, dass die Staatsaktivitäten vor allem im 19. Jahrhundert sehr stark zugenommen haben, dass also der Kontakt zwischen der Bevölkerung und den Beamten, die den Staat zu repräsentieren hatten, viel enger geworden ist. Während es früher ja relativ selten notwendig war, mit dem Staat als Abstrakten in Kontakt zu kommen, war das also gegen Ende des 19. Jahrhunderts kaum mehr durchführbar. Daraus ergibt sich aber auch der Wunsch verschiedener Gruppen, an diesem Staat, also an der Bürokratie, Anteil zu haben. Und es entwickelt sich das, was Karl Renner einmal den Kampf der Nationen um den Staat bezeichnet hat. Das ist ein wesentliches Moment, das man nicht aus Acht lassen sollte. Schließlich noch ein Punkt zu Ihrer Bemerkung, dass der Staat versucht habe, durch wirtschaftliche Maßnahmen diesen Nationalitätenkampf zu entschärfen. Das mag also für Körber stimmen. Es hat sich dann gezeigt, dass es in der Durchführung Schwierigkeiten gegeben hat und eigentlich nicht so zum Tragen gekommen ist, wie man eigentlich dachte oder wie sich das Körber eigentlich wünschte. Parallel dazu hat aber Körber auch in den eigentlichen oder in den klassischen Gebieten des Nationalitätenkampfes, in der Frage der Sprachenregelungen, des Schulwesens etc. versucht, zu einer Auflockerung und zu einer Einigung zu kommen, charakteristischerweise, und das ist für das gesamte Verhältnis des Staates, wenn man nun von diesem abstrakten Begriff sprechen will, zu den Nationalitäten maßgebend, aber in einer Weise, dass man nicht mehr wie früher versucht hat, eine Lösung zu oktroyieren, sondern dass man nur dann bereit war, in diesen Dingen eine parlamentarische Initiative zu starten, wenn die unmittelbar davon Betroffenen, die Nationalitäten, vorher einen Konsens unter sich erzielt haben. Man sieht also hier eine, man könnte es überspitzt formulieren, eine Abdankung des Staates, ein Zurückziehen des Staates auf die Tätigkeit eines Art Staatsnotars, der also nur mehr das einsegnet, was die anderen Betroffenen bereits unter sich ausgemacht haben. Also insofern glaube ich, stimmt die These, dass der Staat stark eingegriffen habe für diese letzte Phase der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie nicht mehr so ganz. Er hat sich in manchen Dingen eben zurückgezogen und es dem Spiel der Kräfte überlassen, hier zu einer Einigung zu kommen. Typisches Beispiel der galizische Ausgleich, der Ausgleich in Mähren, wo es geglückt ist, die Verhandlungen etwa in Tirol, wo es eben nicht geglückt ist. Etwa ab 1890, würde ich sagen. Altri interventi? Mi pare. Ja, auch eine ganz kurze Bemerkung zu dieser Nationalitätenstatistik von Herrn Matthies. Man sollte wohl, wie bei allen Statistiken, daraus natürlich keine vorschnellen Schlüsse ableiten. Wenn gesagt worden ist, dass etwa auf die Italiener oder Deutschen so und so viele Universitäten entfielen, so muss man sich wohl hüten, sofort auf nationale Bestrebungen Schlüsse abzuleiten. Denn es ist ja keineswegs so, dass die einzelnen Nationalitäten gezwungen waren, sozusagen an ihrer Universität zu studieren. Ich glaube, das sieht man ganz deutlich an den Verhältnissen in Prag, wo 1885, glaube ich, die Universität in eine deutsche und eine tschechische geteilt worden ist. Man kann aber dann sicherlich nicht sagen, dass die Tschechen erst ab 1885 ein Universitätsstudium betreiben konnten, sondern das war eben durchaus vorher schon möglich. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die mährischen Tschechen, an die tschechische Universität nach Prag gingen, glaube eher, dass die Wiener Universität frequentiert haben und von den Juristenfakultäten an den beiden Prager Universitäten ist mir bekannt, dass keineswegs die Deutschen nur Vorlesungen an der deutschen Fakultät und die Tschechen umgekehrt besuchten, sondern man ging eben dorthin, wo man glaubte, den besseren Professor hören zu können, was ja verständlich ist, da doch meistens im Bildungsbürgertum die Zweisprachigkeit die Regel war. Noch eins vielleicht dazu, man muss sie wohl gerade beim Verhältnis der Deutschen zur tschechischen Nationalität auch die Frage im Beamtentum stellen, wie sehr sich dieser einzelne Beamte dem Nationalismus verbunden fühlte. Bei den Tschechen würde ich diese Frage doch wohl eher vermutlich bejahen, um das vorsichtig auszudrücken. Bei der deutschen Beamtenschaft würde die Frage offen lassen oder die Frage ergänzend stellen, ob sich nicht ein Teil der deutschen Beamtenschaft der imperialen Idee des Reiches verbunden fühlte, eben über nationale Bindungen hinaus. Dankeschön. Allora, se nessuno più chiede di intervenire, io proporrei di lavorare ancora per consentire una risposta che duri per ciascun relatore su un quarto d'ora, così arriviamo fin verso le una. Non so ieri fino a che ora avete. Prego. Più o meno. Sì, avrei sì, ma io avrei da dire, ma penso che il ruolo del presidente di sezione sia quello di dover favorire gli interventi. No, allora, visto che mi hai provocato, mi è rimasto un dubbio sulla relazione Merigi. Un po' perché è stata di un'ampiezza, ha toccato tanti temi che penso che nel momento in cui potremo vederla scritta, davvero ci sarà possibile arricchirci di tutte le ricchezze che contiene. Ma su una questione sono rimasto un poco così incerto. Per due volte si è parlato di questo diritto di petizione all'imperatore che, essendo generalizzato per tutti quanti, a qualsiasi ceto sociale appartenessero, sarebbe stato causa di un rallentamento nello sviluppo e nell'esecuzione delle pratiche amministrative e forse anche di un certo senso di incertezza da parte dell'amministrazione stessa. Ma a me domando se il professor Merigi ha potuto poi quantitizzare nella realtà come sia stato e con quale larghezza e con quale intensità sia stato usato questo diritto di petizione, perché allora ne trarrei effettivamente la conseguenza che è stato un inceppo, così forse era più che altro una preoccupazione benefica per la burocrazia, la quale sapeva che poteva avere dietro le spalle questa specie di sindacato di natura paternalistica, finché si vuole, un sindacato di natura paternalistica, ma lo sapeva di averlo. E se avessimo avuto tempo, ma qui veramente non c'è il tempo, magari oggi al pomeriggio mi permetterò. Personalmente mi sarebbe stato veramente interessante sapere dal professor Brauneder quale influenza ha avuto proprio sul problema e sulla concezione della proprietà l'esonero dei diritti del suolo che è avvenuto durante la costituente di Vienna e di Kremsir, che è stata veramente una di quelle riforme sociali e anche l'unica riforma della Costituente di Vienna e di Kremsil che abbia avuto continuità anche dopo la strozzatura neo-assolutistica. Effettivamente avrei avuto anch'io, ma adesso ormai aspetto le risposte che darà il professor Matisse, perché questo quesito è stato posto da tutti. E maggiori precisazioni sul computo di queste percentuali in relazione al territorio preso in esame e in relazione anche alla distinzione fatta da professor Urbanic, se si tratta di riguardo all'amministrazione dello Stato o se sono comprese anche le amministrazioni regionali, le amministrazioni dei singoli lender. Invece posso ben ritenere che quell'osservazione fatta da professor Matisse sull'aumento delle spese militari, quando ha precisato che forse non si trattava tanto di spese militari quanto di spese per le infrastrutture, sempre connesse evidentemente, ritengo, con gli scopi di natura militare e difensiva, questa è una questione che ha avuto larghissimo dibattito anche qui, per esempio nel Trentino e nel Tirolo, perché venivano indicati come lavori pubblici di interesse generale dei comuni, specialmente per le vie intercomunali, l'esecuzione di strade che in realtà erano di preminente o quasi esclusivo interesse militare. Ecco, io un poco così riassunto, mi è piaciuto questa definizione del problema delle nazionalità come problema esistenziale, che sicuramente ha influito anche sullo sviluppo dell'industria, ma ha influito a volte negativamente, ma mi arrischio appena appena a accennarne, perché c'è qui il collega Ara, che a volte ha influito anche positivamente. Pensiamo ad esempio a quello che è stato lo sviluppo di Trieste, che è stato proprio determinato in parte dal conflitto, in parte dal concorso di queste nazionalità diverse dal problema delle nazionalità. Domando scusa se sono stato più lungo, no, ma c'è del dovuto, e adesso passo la parola in ordine, il primo è il professor Brauneder. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sich das Interesse am geteilten Eigentum so groß erweist, denn es ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Eigentumsstruktur und des Verhältnisses auch des ABGBs zur Eigentumsstruktur. Wenn man sich allein den Gesetzestext des ABGBs ansieht, so fällt auf, dass ein ganz erheblicher Teil der Eigentumsbestimmungen diesem geteilten Eigentum gewidmet sind. Die Redaktoren des ABGBs haben keineswegs die Augen davor geschlossen, dass dieses geteilte Eigentum zumindest quantitativ wesentlich wichtiger ist als alle anderen Figuren des Eigentums, vor allem das Alleineigentum, so wie wir es heute verstehen. Ich glaube auch, dass 1848 mit der Aufhebung des geteilten Eigentums im bäuerlichen Bereich, bitte nur im bäuerlichen Bereich, beispielsweise im Fideikommissrecht dauert diese Rechtsfigur des geteilten Eigentums ja noch fort, dass die ganz entscheidend die Eigentumsstruktur eben umgeändert hat. Die Bestimmungen des ABGBs über das geteilte Eigentum sind jetzt wesentlich weniger wichtig geworden als die anderen. Was nun die Problematik des geteilten Eigentums in der Verfassungsdiskussion betrifft, so darf ich vielleicht Folgendes feststellen. Im Gremsierer Entwurf heißt es ausdrücklich, dass die Teilung des Eigentums in ein Ober- und Nutzungseigentum für immer untersagt ist. Dann vielleicht auch, ich zitiere noch weiter, das Eigentum darf weder durch das Lehensverhältnis noch durch das Institut des Familienfideikommisses beschränkt sein. Die Auflösung des Lehenbandes und der Familienfideikommisse wird durch besondere Gesetze geregelt. Das ist der Gremsierer Entwurf, der also zum Kern des Eigentums, zum Alleineigentum durchdringen möchte. Die Reichsverfassung 1849 hingegen enthält einen viel lapidareren Satz. Es heißt hier, das Eigentum steht unter dem Schutze des Reiches. es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles gegen Entschädigung beschränkt oder entzogen werden. Damit ist gleichzeitig aber auch gesagt, dass der Entzug des Obereigentums der Großgrundbesitzer nur gegen Entschädigung zu erfolgen hat. Die Reichsverfassung 1849 ist dann bekanntlich zu Silvester 1851 außer Kraft gesetzt worden. In den Neo-Absolutismus hinüber hat man allerdings etwas gerettet, das ist die Fortdauer der Grundentlastung, und zwar in den Patenten, die den Neo-Absolutismus einleiten, heißt es in dem einen Patent ausdrücklich, ist in einem Patent ausdrücklich die Rede davon, dass das Grundrecht der Gleichheit aller vor dem Gesetz weiterhin aufrechterhalten wird, weil nämlich die Grundentlastung noch durchzuführen ist. Vom Eigentum ist allerdings keine Rede mehr. Man sieht also den Aspekt der Bauernbefreiung jetzt mehr von der Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz her. Aber mir scheint es auch ganz wesentlich, es so zu sehen, dass der Eigentumsbegriff, den wir heute beim ABGB als im Vordergrund stehend ansehen, für die damalige Zeit zumindest erst in zweiter Linie steht und eben bis 1848 das geteilte Eigentum sicherlich dominierend ist. Ich habe heute einmal in einer privaten Diskussion erwähnt, man muss sich mal vorstellen, wenn ein galizischer Bauer so erlesen könnte, im Jahr, sagen wir 1820, das ABGB konsultiert und glaubt, im ABGB über sein Eigentumsrecht belehrt zu sein, so muss der annehmen, der liest ein Gesetz, das also für einen Staat Utopia erlassen worden ist, weil eben die Bestimmungen des ABGB für diese konkreten Verhältnisse ja kaum zugetroffen haben, sondern eben völlig überlagert waren von den sogenannten politischen Gesetzen und höchstens das geteilte Eigentum in der rechtlichen Realität Bedeutung hatte. Dann zur Frau Dr. Saurer noch, Unternehmerkredit, da haben Sie bei mir eigentlich offene Türen eingelaufen. Der Unternehmer braucht eben kein Eigenkapital, Kreditwürdigkeit muss er haben, Fremdkapital. Das schon. Nicht, wenn er Eigenkapital hat, schaut, macht es nichts, aber es ist weder ein rechtliches noch ein wirtschaftliches Substrat. Die Disposition über die Fremdkapitalien, das ist wohl das Wichtige. Dann wurde im Zusammenhang damit die Frage gestellt, woher diese Kapitalien kamen. Da fühle ich mich nicht so ganz kompetent, das zu beantworten. Über die Banken. Das ist eine sehr lapidare Antwort und ich kann vielleicht nur ein Beispiel dazu bringen. Ungarische Magnaten, die sich bei Wiener Banken um Kapitalaufnahme bemüht haben, haben meistens eine Abfuhr erlitten, weil das ungarische Privatrechtssystem den Wiener Banken als nicht ausreichend erschien, um Darlehen sicherzustellen. Ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, dann bitte ich um einen kurzen Hinweis. Ja, die Forschung zum Herrn Melville noch, nicht? Die Forschung, was mit den Grundentlastungsgeldern geschehen ist, soweit ich das sehe, kann man eben nur so vage Andeutungen machen wie die von mir. Ganz konkret zu sagen, wer welches Geld wo investiert hat, dazu bedürft es noch, soweit ich das überblicken kann, der Detailforschung. Grazie. Allora prego il professor Merigi. Per quanto riguarda le osservazioni di Mozzarelli, perfettamente d'accordo sulla specificità lombardo-veneta dentro all'impero e perfettamente d'accordo che non è anche nella coscienza dei dirigenti massimi dell'impero asburgico il modello di riferimento, ma semmai è l'esempio della realtà inquietante, qualcosa che si stacca molto dal resto. Ecco, il problema secondo me è che alla coscienza di questa diversità non corrisponde una risposta operativa concreta, vale a dire pur risultando chiaro che i problemi sono altri nell'area italiana, la risposta dal punto di vista amministrativo non è altrettanto puntuale. In sostanza, pur rimanendo nella prassi, oltretutto, piuttosto che con formulazioni giuridiche chiare, degli elementi di continuità con l'amministrazione napoleonica del Lombardo-Veneto, l'impianto generale che viene instaurato è di fatto quello vigente nelle restanti province. Quanto ad Artig, mi chiedevi quali sono le proposte concrete di Artig. La peculiarità di Artig, solo apparentemente paradossale, è che non ha risposte, nel senso che la sua analisi dei mutamenti dalle riforme settecentesche al 48 è anche dal punto di vista ideologico spesso molto ambigua, vale a dire non si capisce bene in fondo se Artig lamenta una rottura avvenuta e ormai irreparabile oppure cerca di proporre un aggiustamento di tiro alle soluzioni esistenti. Quello che Artig fa è verificare uno stato di cose insostenibile, che secondo lui poi genera la rivoluzione con modalità diverse nelle varie province asburge, ma comunque genera la rivoluzione. E la sua tesi in sostanza è questa, vale a dire il vecchio si è rotto, il nuovo ancora non esiste, però in concreto come applicare soluzioni non si sa. Ed anzi, per certi versi, secondo me si potrebbe fare questa osservazione: se in Artig il richiamo alla operatività delle strutture amministrative, vale a dire allo sveltimento, al venir meno di queste pratiche che impacciano il prodursi lineare dell'attività amministrativa, in fondo si motiva come tensione propositiva, per converso, quando questa nota dolente viene fatta notare dai funzionari lombardo-veneti, siamo davanti a un atteggiamento che invece si nutre di un confronto continuo e reale con una realtà operativa concretamente conosciuta, quella del Regno d'Italia napoleonico. E altro dei punti, cerco di così proseguire la linea interpretativa, forse questo, perché in fondo ad Artig manca una risposta? Perché verifica la crisi ma non può accettare in fondo i presupposti logici di ordine giuridico-sociale o le soluzioni alternative, certo. Evidentemente per lui il problema resta quello di una riforma tecnica ai vertici, ma non lo sfiora concretamente l'idea che a un funzionamento amministrativo di tipo moderno debba corrispondere anche il proseguimento compiuto della rivoluzione giuridico-sociale invece. Quindi direi che questi sono un po' i punti. E visto che sto parlando di Artig, approfitto per rispondere anche al professor Corsini. Ecco, il problema di quantizzare, io non me lo sono posto, anche perché non ho accesso insomma alle fonti necessarie. E posso dire questo volume di Franz Artig, da cui ho tratto insomma la parte iniziale del mio discorso, almeno come punto di riferimento, viene scritto nel 1850. Da un funzionario di primissimo ordine che ha conosciuto molto bene l'amministrazione austriaca per tutto il corso del Formers, ed è lui ad insistere in modo particolare. E ora non ho qua le fotocopie, non ho presente il riferimento numerico preciso, comunque pare che lui indichi proprio, anche lui quantizzi in qualche maniera il numero di petizioni annue che vengono presentate al gabinetto dell'imperatore, e che data questa quantizzazione precisa traga poi spunto per indicare proprio il motivo di questa paralisi amministrativa concreta. Comunque è una differenza che abbia una minima conoscenza delle carte d'archivio milanesi coglie all'occhio, i tempi estremamente più lunghi che calano nell'amministrazione lombardo-veneta rispetto a quella napoleonica. L'idea che passano mesi, talvolta anni interi, prima che da Vienna si risponda a questioni di primaria importanza, mentre invece al tempo napoleonico il rapporto domanda-risposta era fulmineo, si può dire. Per quanto riguarda l'osservazione della dottoressa Saurer, se ho ben capito, lei diceva resistenza passiva nelle congregazioni da parte delle forze nobiliari, resistenza attiva invece nei comuni. Ecco, per quanto riguarda la fisionomia dei comuni, in specie lombardi, durante questo periodo, io credo che fin quando non si facciano ricerche monografiche in quantità nuove non si possa dire molto. Quello che mi sento di dire con sicurezza è che non ci si può più fidare dei lavori che fanno riferimento unicamente alle fonti legislative. Da quello che ho visto attraverso le mie ricerche ho verificato per esempio che la realtà comunale lombardo-veneta, quella lombarda in particolare, presenta una varietà di caratteri, una disomogeneità e una differenza concreta di funzionamento a seconda delle aree agrarie in cui il sistema comunale in concreto si innerva. Per esempio, in tutta la fascia montana di egemonia nobiliare non si può parlare, perché visto il grande frazionamento della proprietà fondiaria, visto anche il peso che attraverso la funzione dei convocati hanno i più piccoli possidenti, anche quelli che non possiedono niente, di fatto l'egemonia va forse dal punto di vista economico marginale, ma comunque sicuramente popolare, non nobiliare. Diverso il discorso per quanto riguarda invece la fascia della pianura irrigua, dove sempre da qualche sondaggio, ma ancora così cose non omogeneizzabili e troppo generiche d'archivio, ho potuto constatare che il sistema di amministrazione comunale non ha neanche i requisiti tecnici minimi per funzionare ugualmente. Perché? Perché viene richiesto per ogni seduta del consiglio comunale o del convocato comunale un numero minimo di estimati, i quali siano in grado di rappresentare quella che Cattaneo chiamava, probabilmente con una certa esagerazione, la democrazia comunale. Ecco, in moltissimi comuni della piana irrigua avviene che, non essendovi il numero sufficiente all'interno di ogni comune di possidenti perché le sedute del consiglio del convocato siano valide, in concreto l'amministrazione comunale non funziona, è bloccata, non avviene. Per quanto riguarda però un aspetto che mi pareva di poter capire dalle osservazioni fatte dalla dottoressa Sauer, vale a dire resistenza passiva in fondo nei confronti di Vienna, però offensiva, vale a dire pratica, esercizio di egemonia all'interno, se ho capito bene, insomma, sì. Su questo sono perfettamente d'accordo, vale a dire le congregazioni, evidente, non avevano una capacità di potere effettiva verso l'esterno, cioè verso Vienna, però sicuramente, e oltretutto anche in virtù dei meccanismi elettorali che presiedevano alla nomina nelle congregazioni, diversamente per esempio da quanto avveniva negli stende imperiali, in virtù di questi meccanismi elettorali in fondo si aveva una continua, concreta verifica dell'egemonia delle forze nobiliari sul tessuto sociale lombardo. I comuni erano la prima istanza che proponeva i candidati alle congregazioni. È un filone di studi che io ho appena cominciato, non mi sento di tirare assolutamente conclusioni, però vale la pena citare un caso. Per esempio, in un comune della provincia di Milano, nel 1819, anzi nell'intero comune di Milano, nel 1819, quando si tratta di rinnovare per metà i membri della congregazione centrale, si assiste, e esistono i dati dell'archivio di Milano, a una vera e propria campagna elettorale che porta per esempio un candidato, mi pare che sia Don Giulio Ottolini, ma potrei sbagliarmi, a ottenere il suffragio di qualcosa come 170 comuni, quindi più della metà dei comuni rappresentati nella provincia di Milano. E questo lascia pensare ovviamente a pratiche di campagna elettorale di tipo quasi moderno, perché per quanto ricco possidente Lottolini non penso che potesse avere possedimenti in addirittura 180 comuni della provincia. Quindi se in effetti sono soltanto un momento di resistenza passiva nei confronti di Vienna, le congregazioni ai vari livelli, sia la centrale che la provinciale, sono però un momento di esercizio di un'egemonia effettiva interna. Vale a dire solo il momento in cui in concreto si realizza il dominio di classe delle forze nobiliari o comunque della grande proprietà fondiaria locale. Per quanto riguarda il contatto o comunque il maggior nesso e la maggior coscienza teorica del rapporto tra istituzioni ed economia, che è propria del modello napoleonico, e per quanto riguarda il relativo venir meno di questa coscienza teorica e di questo contatto in età lombardo-veneta, ritengo di essere fondamentalmente d'accordo. Per esempio, una figura come Melchiorre Gioia, che ha un posto rilevante nell'amministrazione napoleonica e che è uno dei massimi teorici del rapporto tra istituzioni ed economia, cioè tra avanzato dello Stato e avanzato dello sviluppo economico, di fatto nel periodo lombardo-veneto viene meno. E dirò di più. Durante l'osservazione che forse può interessare anche più direttamente, Durante il viaggio dell'arciduca Ranieri in Italia nel 1816-17, quando Ranieri trova ancora in vita parecchie delle istituzioni tecnico-amministrative del Regno d'Italia, spesso non riesce a dissimulare un sentimento di aperta ammirazione per queste istituzioni. Ecco, una di queste è la direzione centrale delle acque e delle strade. Prima avete ricordato la direzione dei lavori pubblici, è la medesima in sostanza. E scrivendo all'imperatore Francesco, al fratello a Vienna, Ranieri dice esplicitamente: non solo dobbiamo conservare questa amministrazione che ci manca completamente a Milano, ma dobbiamo anzi ricalcarne il modello e istituirla anche a Vienna con validità per tutto l'impero. Quindi trovo, ecco, globalmente d'accordo con le osservazioni fatte. Avrei chiuso. Grazie. Adesso diamo la parola al professor Matis, che avrà bisogno un po' più di tempo perché è stato quello a cui sono stati rivolti le maggiori richieste. Möchte vielleicht versuchen, nachdem einige dieser Fragen sich überkreuzen, zusammenzufassen, nachdem etwa Herr Fellner, Herr Urbanitsch und glaube Herr Melville durchaus ähnliche Probleme angezogen haben. Zu der Hauptfrage vielleicht, das ist diese Statistik. Sie beruht auf einer Angabe schon aus dem Jahr 1929 von Oskar Jaschi, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, wobei er, was ich mich erinnere, das bis auf die Landesebene zurückgeführt hat. Das Problem der Zurechenbarkeit ist natürlich unlösbar letzten Endes. Er hat sich so beholfen, dass er das Sprachbekenntnis hier also eingesetzt hat. Das Problem der Zurechenbarkeit, ich möchte nur vielleicht eine Feststellung, die hier den Anwesenden eingängiger ist, nennen. Kessler ist der Repräsentant der italienischen Bevölkerung hier und Maniago der deutschsprachigen Südtiroler. Genau solche Beispiele könnten wir also im alten Österreich viele anführen, dass also der Name nicht unbedingt etwas über die Nationalität aussagen muss. Ich glaube, das ist ein unlösbares Problem. Meistens nimmt man bei all diesen statistischen Daten, die man nicht überschätzen sollte, ich bin also der Letzte, der so ein Anhänger der Statistik ist, man muss also auch den Zweck, weswegen so eine Statistik erhoben wurde, auch immer beachten. Zum Ausdruck kommen sollte also hier eigentlich nur die Disproportionalität mit Infrastruktureinrichtungen primär. Dazu habe ich also sowohl die Administration gezählt, als auch die Ausstattung etwa mit Schulen, mit höheren Schulen und Universitäten. Auch hier ist sicherlich, so wie Herr Braun-Eder gesagt hat, eine Universität an sich ja allen zugänglich gewesen, ungeachtet der Nationalität. Es wurde gemeinhin aber, gewisse Universitäten wurden bestimmten Nationen zugerechnet. Inwieweit also das in konkreter dann auch einen Niederschlag gefunden hat, ist eine andere Sache. Was die Beamten betrifft, so glaube ich, dass diese Abstufung hier gar nicht so sehr auch interpretiert werden darf als bewusster Akt nationaler Diskriminierung, sondern es ist eher Ausdruck des Bildungsgefälles auch, dass gerade diese Völker etwa in Galizien, Ruthenen, Polen gerade auch in ihrem Bildungsgrad wesentlich niederer waren als etwa Deutsche oder Italiener in der Monarchie, das wiederum auch in ihrer Position als Beamte dann zurückwirkt, ist ganz klar. Vielleicht zu einer weiteren Frage, der Körperplan, der hier so angeschnitten wurde. Das Problem hat Gerschengraun schon auch erkannt, woher die Obstruktion etwa der Sudetenländer gekommen ist. Er hat es auch explizit ausgeführt, dass dies aus einer Elbe-Donau-Verbindung, also eher noch zuneigten, als eine, sich bewusst eine Konkurrenz heranzuziehen. Die Diskussion zwischen den aktiven und passiven Ländern ist ja ganz interessant immer. Die aktiven Länder, die also wirtschaftlich aktiv sind, die also eine hohe Steuerleistung erbringen, haben also immer so argumentiert, man solle also entsprechend dem Steueraufkommen wieder die Infrastrukturaufwendungen bzw. die staatlichen Aufwendungen zufließen lassen, während natürlich die Unterentwickelten auf einen Ausgleich, auf eine gerechte Verteilung, wie Sie das genannt haben, immer plädiert haben. Es sind also zwei unterschiedliche Wachstumsstrategien Und was für mich also signifikant ist dabei, dass man eigentlich das nie nach ökonomischen Gründen versucht hat zu analysieren, sondern immer nach politischen, letztlich auch sehr oft tagespolitischen Entscheidungen getan hat. Wer also gerade im Parlament eine bestimmte Mehrheit zustande bekommen hat, hat also seine Interessen für seine Nationalität oder für seine Gruppe, die er vertreten hat, durchgesetzt. Damit komme ich gleich zu einer Frage, die Herr Mozzarelli angeschnitten hat. Wer ist also Träger etwa dieser Reformmaßnahmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts? Und auch eine weitere Frage, die nach der Deindustrialisierung und der Bedeutung der großen Depression in diesem Zusammenhang. Es ist hier eine Entwicklung durchaus parallel zur deutschen festzustellen in Österreich. Die Träger der Sozialpolitik, oder es war der andere Herr, Entschuldigung, sind vor allem konservative Kreise. Es ist der sogenannte Eiserne Ring unter Ministerpräsident Taaffe, der also politisch bemerkenswert stabil war und der getragen ist eigentlich von katholisch-konservativen Kreisen, deutsch-klerikalen, slawischen Föderalisten, polnischen, tschechischen, südslawischen Parteigruppen und dem hochkonservativen Flügel der Adelspartei. Es gibt also hier zwei Richtungen, eine liberale und eine hochkonservative. Es war also der hochkonservative und dann auch christliche Bauernpolitiker der Alpenländer. Also eine sehr konservativ-klerikale Gruppierung, die eigentlich nur ein gemeinsames aufweist, und das ist eine gewisse antikapitalistische Haltung. Also genau parallel wird zur deutschen Entwicklung. Hans Rosenberg hatte das auch in seiner Studie sowohl für Deutschland als auch für einen kleinen Teil, also für Österreich, Ungarn, schön beschrieben. Und aus dieser Geisteshaltung heraus erklären sich auch manche Maßnahmen, die auf präindustrielle Strukturen zurückgreifen. Ich habe das wohl im Referat ausgeführt, aber nicht also mündlich hier sagen können, dass gerade die Sozialgesetzgebung eben sehr stark von diesen antikapitalistischen Zügen und als getragen war und auch pro-agrarische Interessen vertreten hat auf der einen Seite und auch pro-gewerbliche. So war etwa von der Arbeitsschutzgesetzgebung waren alle Betriebe mit unter 20 Beschäftigten ausgenommen. Das heißt, die im Gewerbe beschäftigten Hilfskräfte haben also keine Arbeitsschutzgesetzgebung gehabt. Das war also ganz bewusst eine Förderung der Interessen der Gewerbetreibenden, von deren Seite man eine politische Unterstützung erhoffte. Während auf der anderen Seite durch die Sozialpolitik sehr wohl der Kapitalismus getroffen wurde, die großen Unternehmer, die Liberalen, also hier ist eine Interessenskoalition aller antiliberalen und antikapitalistischen Kräfte. Das wird also durchaus in die deutsche Entwicklung gehen. Dieser antikapitalistische Zug kommt auch etwa zum Ausdruck in der extrem hohen Besteuerung der Aktiengesellschaften in Österreich. Es wurde also die Aktiengesellschaft etwa 10-mal so hoch besteuert wie in England oder auch 4-mal so hoch als eine Privatunternehmung. Es gibt also Beispiele wie zum Beispiel das Unternehmen Skoda, das also umgewandelt wurde innerhalb eines Jahres und dann 4-mal so viel Steuern zahlen musste vorher, als es dann wieder rückumgewandelt wurde in eine Privatunternehmung. Das führt dazu, dass in Österreich durch diese Gesetzgebung der Höchststand an Aktiengesellschaften und an Aktienkapital von 1873 bis zum Ende nie wieder erreicht wurde. Es war so praktisch eine Kurve, die dann nach unten zwar wieder um einen Aufschwung nimmt, aber nie wieder diesen Stand erreicht hat. Das deutet durchaus auf eine gewisse Deindustrialisierung, aber auf keine Reagrarisierung würde ich nicht sagen in dem Zusammenhang. Die Landwirtschaft hat wohl eine Förderung, vor allem durch die Schutzzollpolitik erfahren, weniger eine direkte Förderung. Hingegen sehr wohl das Gewerbe, das auch aus einer gewissen Sozialromantik hinaus, aus ständischen Ideen besonders unterstützt wurde. Damit komme ich auch zur Frage der Kapital Aufbringung bzw. der Unternehmensfinanzierung, die zwar nicht direkt an mich gestellt wurde, aber die ich dennoch aufgreifen möchte, nachdem also die anderen sich nicht kompetent erklärt haben. Ich möchte nicht sagen, dass ich kompetent bin dafür, aber ich werde versuchen, doch zu skizzieren. Kollege Braun-Ed hat gesagt, also die Kreditaufnahme wäre also der Usus gewesen. Nun wissen wir doch ziemlich eindeutig, dass das Kreditaufnehmen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eher zu den Ausnahmefällen des Geschäftslebens gehörte. Kredite waren also sehr schwer zu bekommen. Wer hat Anleihen zum Beispiel bekommen? Der Staat nimmt also den Großteil des Kapitals etwa auf dem Anleihemarkt für sich selbst in Anspruch, beziehungsweise gibt es standesherrliche Anleihen, die an einzelne Großgrundbesitzer gewährt werden, wie das Haus Esterhase oder Thun Hohenstein, und eine ganze Reihe gibt es dafür, ein Beispiel anzuführen. Und es ist nun interessant, wofür werden diese Anleihen aufgewendet? In nur sehr wenigen Fällen für industrielle Zwecke, sondern etwa zur Arrondierung des agrarischen Betriebes und wenn, dann höchstens für agrarische Nebenerwerbsbetriebe wie Mühlen, Schnapsbrennereien, Bierbrauereien, also alles, was mit der Landwirtschaft zusammenhängt. Hier kann man also eher Investitionen feststellen. Während die Industriefinanzierung, sie ist allerdings sehr wenig noch untersucht, muss ich zugeben, lief in der Regel doch so ab, dass entweder durch das Eigenkapitalaufbringung gelöst wurde, beziehungsweise in Form der Familiengesellschaften, die früher viel größere Bedeutung hatten. Ich möchte etwa erinnern, die Bottendorfer Aktiengesellschaft, die große Spinnerei, ist 1802 gegründet, hat also als Kern der Finanzierung eine Familiengesellschaft, wo also Angeheiratete irgendwie mit verwandtschaftlichen Beziehungen die Unternehmensfinanzierung sicherstellen. Es ist hier vor allem das Bankhaus Fries, also ein Privatbankier, der mit verschiedenen anderen Leuten, die mit ihm weitschichtig verwandt sind, das sind meistens Schweizer, Calviner, die also hier zusammenwirken, ein sehr großes, es war damals die größte Baumwollspinnerei des Kontinents, finanziert haben. Es gibt in Österreich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Aktiengesellschaften, nur ist es fast obskur, in welchen Gebieten wir Aktiengesellschaften vorfinden. Also etwa die Wiener Diana Bad Aktiengesellschaft oder die Aktiengesellschaft eines Skistättenvereines. Also keine Industrieaktiengesellschaften. Und ich würde meinen, die erste Bewährung der Aktiengesellschaft im modernen Sinn erleben wir erst beim Eisenbahnbau, der mit den üblichen Finanzierungstechniken nicht mehr geleistet werden konnte. Hier kann also die Aktiengesellschaft sich entscheidend zum ersten Mal bewähren, wobei am Anfang auch die Privatbankiers wie bei Rothschild noch führend mitbeteiligt sind, aber nur mehr als Aktionäre dann. Beziehungsweise später übernehmen in Österreich für die Industriefinanzierung vor allem die großen Banken vom Typ Kredit Mobilier hier die zentrale Bedeutung, könnte man sagen. Das führt auch dazu, dass heute noch in Österreich ein Großteil der Industrie, der nicht direkt verstaatlicht ist, indirekt verstaatlicht ist, nämlich durch die Verstaatlichung der drei Großbanken in Österreich, der Kreditanstalt, der Länderbank und des Österreichischen Kreditinstitutes, sind dann 1946 beim ersten Verstaatlichungsgesetz, ist also ein Großteil der sogenannten privatwirtschaftlichen Industrie, wie etwa Steirer Daimler Buch oder Semperit und solche Konzerne gehören dazu, indirekt in den Einflussbereich des Staates gelangt. Aber diese Entwicklung ist schon im 19. Jahrhundert eingeleitet durch die Finanzierung seitens der Großbanken. An erster Stelle vor allem die Kreditanstalt hier zu erwähnen. Kollege Melville hat auch die Frage gestellt, inwieweit die Grundherren als Unternehmer hier auftreten. Wir wissen, dass im 18. Jahrhundert sehr viele Hochadelige als Unternehmer wirkten. Nicht erst Freudenberger hat das untersucht, sondern schon bei Sombart kann man das nachlesen. Ein Verzeichnis von Graf Kinsky und Maria Theresia zeigt sehr eindrucksvoll etwa das Ausmaß. Das finden wir noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. Etwa ein Altgraf Salm als Gründer von Zuckerfabriken. Er schmuggelt sogar persönlich Pläne für Spinnereimaschinen aus England nach Österreich. Es gibt also nicht nur diesen einen, sondern eine ganze Reihe von derartigen Vertretern. Interessant ist nur, dass dann eigentlich ab den 1830er Jahren, würde ich sagen, der Anteil des Adels signifikant zurücktritt. Wir finden zwar noch unter den Proponenten der Aktiengesellschaften, der großen, etwa auch bei der Kreditanstalt, Altadelige in den Proponentenkomitees, aber als Industriegründer nicht mehr. Also hier treten sie vollkommen zurück. Und inwieweit die Grundentlastungskapitalien eher für Spekulationszwecke genützt worden sind oder für irgendwelche Direktinvestitionen im grundherrschaftlichen, im ehemals grundherrschaftlichen Bereich, kann man schwer sagen. Geld hat kein Marshall, wie er mir schon Peter gesagt hat. Das ist also sehr schwierig und müsste also wirklich detailliert untersucht werden, wie es Winkel für Deutschland getan hat, für ein kleineres Gebiet. Ein Problem vielleicht noch? Ja, die Kontinuität des Denkens, des Wirkens der Bürokratie. Ich würde mit Herrn Pfellner übereinstimmen, was allerdings auch noch wenig untersucht ist, aber so rein intuitiv würde ich auch meinen, dass die Bedeutung der Bürokratie als Schrittmacher des Fortschrittes gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr zurücktritt. Der Fortschritt kommt eigentlich von den Großkonzernen im ökonomischen Sinn her, in der Verbindung mit dem Finanzkapital. Man sieht es auch an der Bedeutung, die etwa Leute wie Wittgenstein oder Kestranek einnehmen, auch in der politischen Diskussion dann, weil es auf sie sehr wohl gehört wird. Ich glaube, Körber war vielleicht der Letzte, der in der alten Tradition der Bürokratie noch versucht hat, hier Eingriffe zu machen, dass er gescheitert ist. An der Bürokratie selbst deutet das durchaus auf ihre These hin. Ich würde das also für mich aus unterstützen, diese Auffassung. Die Bedeutung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehe ich bei der Bürokratie vor allem im Neo-Absolutismus, wo man durchaus noch in der Tradition, also kameralistischen Gedankenguts, gepaart mit frühliberalen Vorstellungen, es ist so ein eigenartiger Konnex. Vor allem die Hindernisse gegen die Industrialisierung aus dem Wege räumt. Es ist aber im Grunde genommen nur eine Fortsetzung der merkantilistischen Anliegen mit modernen Mitteln. Der Neo-Absolutismus hat eigentlich nur die alten Forderungen jetzt versucht zu realisieren, was ihm also zum Großteil geglückt ist. Und darin besteht seine Leistung eigentlich für die weitere Entwicklung. Dankeschön.